Abschnitt 9 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Auf des Waldes Pfaden. Achtsam kann das Reh sich hüten vor des Bären plumper Tatze. Schwerlich bückt es sich zum Brunnen vor dem Sprung der falschen Katze. Elmar, zieh den Gurt dir fester, wenn du gehst zum wilden Walde. Schwarze Elben, schwärzere Menschen lauern an der Bergeshalde. Wilder Wald, die müde Sonne ruht an nackten Felsenwänden, um den letzten blauen Glocken ihre letzte Gunst zu spenden. Scharfes Schwirren durch die Wipfel in dem herbstlich harten Laube, und vom Buchenhang der kurze Flügelschlag der Ringeltaube. Dann am Ast des Spechtes Hacken, fern der schrille Schrei der Dohlen, dann ein langes, schweres Seufzen wie des Berges Atemholen. Dann um Enzian und Quendel wilder Bienen leises Summen, dann ein Habichtskreisch und wieder tiefes Schweigen und Verstummen. Elmar, zieh den Gurt dir fester, langsam schritt er durch die Gründe, menschenferne, wo geborgen sich begegnen Hirsch und Hinde. Ging er auf der Spur des Wildes, um zur Lust ein Tier zu töten? Oh, er wollt an heil'ger Stätte sich entsündigen und beten. Grüne Lichtung, in der Mitte stand die graue Donnereiche, riesenhaft vor all den Riesen auf und ab im Gaubereiche. Her und breit wie Tempelhallen wölbte sich das Astgeschlinge, altgeweiht von Frevlerhänden, nie verletzt mit Beil und Klinge. Denn nach Sarg und Väterglauben war sie eines Gottes eigen, der da rauscht im dunklen Wipfel, der da weht in Stamm und Zweigen. Elmar nahte Sonderwaffen, hänfne Schnur an beiden Händen, selbstlos, arm, freiwillig unfrei, soll der Mensch sich aufwärts wenden. Also mit gebeugtem Haupte stand er in des Gottes Frieden. Zürnst du, dass ich bei den Fremden deinen Dienst so lang gemieden? O, ich hör es, wie dein Unmut schillt und schauert durch die Blätter, wenn mich Erdgeborene hassen, seid mir hold, ihr guten Götter. Lief ein Knab in Busch und Ranken, fortgelockt vom Vogelfange, kommt er heim mit wunden Füßen, zankt die Mutter, doch nicht lange. Komm ich heim mit wundem Herzen, zürnen magst du, doch nicht grollen, wie ein heilig Wasser läutert Tränenflut den Reuevollen. Du, der eine, den ich suche, du, der ewige, der nicht altet, der in Huld der Sonne droben und der Menschenlose waltet. Du, der dort im Wipfel säuselt, der in ahnungsvoller Nähe Rätsel wispelt, die ich höre, deren Sinn ich nicht verstehe. Bist du Wodan? Bist du Dona? Namen sind es leeren Schalles. Du bist du, der Unerkannte, Unbegriffene, eins und alles. Hier, wo auf geweihtem Grunde du nur und der Wald mich hören, bring ich da ein reines Opfer, all mein Sehnen und Begehren, all mein armes Glück, des Herzens Wünsche, die von dir mich schieden, dürft ich auf Erfüllung hoffen, geb ich hin, gib du mir Frieden. Gott, mein Gott, ich will entsagen. Heuch, da knickt es in den Büschen, scharfes Klirren, Zähnen schwirren und Gezisch wie Schlangen zischen. Elmar wankte, nah dem Herzen steckt ein Pfeil, die Viperzunge riss er aus und in die Birken stürmt er, wie der Wolf im Sprunge. Schnelle Flucht und rasche Folge, jetzt, er hielt ihn am Genicke. Königsbote, Meuchelmörder, du, das heiß ich Frankentücke. Als zu offenem Kampf dich luden, Rab und ich auf Schwert und Lanze, drücktest du dich, feiger Prahler, hinter deiner Sendung Schanze. Uns zum Heil, dein Blut des Schurken, lautre Waffen mußt es schänden. Geh, es mag ein Knecht dich würgen. Geh, du magst am Zaun verenden. Zittre nicht, schier möcht ich lachen. Werde kühner, sieh, ich bleibe, scheu wie einem Pestbefallnen, armer Mann, dir weit vom Leibe. War kein Schalk so schlecht und käuflich, Dunkelwerk für dich zu üben, dass du selbst mit ewiger Schande deinen Wappenschild beschrieben? Bist du stumm? Mit ihren Augen stand der Wicht verstört und bange, seiner Hand entglitt der Bogen, alles Blut der hohlen Wange. Stotternd rief er: Falk, ich könnte dich auf Haut und Haar verklagen, dich auf Hals und Hand, du Stolzer. Elmar sprach: Ich will es tragen. Kränkst du mich, den Königsboten? Königsbann wird dich vernichten. Unser ist die Macht im Lande. Elmar sprach: Die Götter richten. Heb dich fort! Der Frank entschlüpfte durchs Gebüsch mit heißem Fluche, und der Schrei der wilden Katze kreischte von der nächsten Buche. Ende von Abschnitt 9.